Trommel und ein Weihnachtsbaum. Da sagten all die hübschen jungen Muttis, das wird mal Schwiegermutters Traum. Ich gebe zu, es ist mir gut gelungen, fast so schön, um wahr zu sein. Und gerade bimmel ich an deiner Türe und du Idiot, lass mich auch noch rein. Schwiegermutters Traum kommt heute Nacht zu dir nach Hause. Sonst dein Bier fast deinen Kühlschrank leer, macht eine kleine Sause. Steht mit deiner alten Splitternacht unter der Brause. Schwiegermutters Traum. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, mögen sie mich offensichtlich nicht. Dafür scheint mir die Sonne aus dem Arsch, das ist mein Rampenlicht. Auch ohne einen Pfennigkeit war ich schon immer Millionär. Denn mein Glas ist ständig noch halb voll und niemals schon halb leer. Yeah. Schwiegermutters Traum kommt heute Nacht zu dir nach Hause. Sonst ein Bier für seinen Kühlschrank leer. Macht eine kleine Sause. Steht mit deiner alten Splitternacht unter der Brause. Schwiegermutters Traum. Keine Sorge, mir geht's noch richtig gut. Mit dem kalten Drink in meiner Hand und voller Übermut. Ich bin ein räudiger alter Straßenköter, falls du begreifst, was das heißt. Dieser Köter bellt nicht nur, dieser Köter beißt. Schwiegermutters Traum kommt heute Nacht zu dir nach Hause. Sonst ein Bier für deinen Kühlschrank leer. Macht eine kleine Sause. Steht mit deiner alten Splitter unter der Brause. Schwiegermutters Traum. Verschwörungsscheibe. Habt ihr so noch alle? Einfach dann aufhören! Aber also, wie geht der Zahn an die drei Jahre weg? Das geht wirklich immer irrer geworden. Mädels! Ja, ist ja schön, ja, ist ja schön gesungen, aber jetzt noch nicht hier. Komm hier auf die Scheibe. Also, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Nee. Oh nein. Ihr wisst ja.